In der Champions League würde man sagen, jetzt ist Halbzeit. Atmet alle mal durch. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Evangelium für Normalos, die Mittelschicht lieben. Als ich von Reinhard Spinke gefragt wurde, ob ich dieses Thema für die Normalos übernehmen würde, war ich mir nicht so ganz sicher, wie ich darauf reagieren soll. Bin ich richtig eingeschätzt oder überschätzt oder unterschätzt? Was meint er eigentlich mit Mittelschicht? Mein Gehalt, mein Zivilstand, mein Wohnort, mein Auto, meine politische Überzeugung, meine Rentenerwartungen, mein Predigtstil? Keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast. Als ich hier auf die bezaubernden Schaufensterpuppen geschaut habe, habe ich dann auch festgestellt, wenn man in Kategorien denkt, dann sind Fromme nicht normal und Normale nicht fromm. Ist also auch schwierig, das Thema angemessen hier abzuhandeln. Wer immer sich von euch mit der Sinus-Studie beschäftigt hat, die einen Überblick über die soziale Lage und Grundorientierung der Menschen in Deutschland gibt, der wird wissen, dass die Mittelschicht längst nicht mehr identisch ist mit der bürgerlichen Mitte. Ich habe euch mal so eine Folie mitgebracht, wo ihr diese Grafik seht. Wir stellen fest, wir haben es, wenn wir von der Mittelschicht sprechen, vornehmlich mit modernen, eigenständigen Menschen zu tun, die es zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben. Die Zeit haben für persönliche Vorlieben, die Wert auf Bildung legen, die haben und genießen, die auch bereit sind, Grundsätzliches in Frage zu stellen, aber immer in Bewahrung ihrer gesicherten Verhältnisse. Es sind viele Traditionelle dabei, aber auch eine junge Generation, die sich fremden Vorgaben anpasst, dabei aber immer mit dem Ziel, ein gutes und harmonisches Leben zu führen. Normalos halt, die ihren Urlaub am Mittelmeer oder in Dänemark oder in Schweden, in Allgäu oder in MacPom verbringen, ein Auto der Mittelklasse fahren und in der Regel im Kontext unserer Gemeinden dafür sorgen, dass unser Volk nicht vorzeitig ausstirbt. Wenn wir in unsere Gemeinden schauen, dann finden wir dort viele Angestellte, Beamte, Lehrer all überall, aber auch Ärzte und Ingenieure. Handwerker sind deutlich weniger geworden und genießen mangels der so sehr benötigten Hilfe bei gemeindlichen Baueinsätzen inzwischen ein hohes innerkirchliches Ansehen. Schüler und Studenten bilden den Kern unserer Jugendgruppe. Arbeitslose Jugendliche sind die Ausnahme. Das sind sie, die Menschen der Mittelschicht, und das sind wir, ein Großteil der Menschen, die in unserem Land Jesus lieben und die wissen, dass Gott auch die liebt, die ein noch halbwegs normales Leben führen. Nicht selten sind wir ja auf die Extreme deutscher Gesellschaftsentwicklung fokussiert, dass wir vergessen, dass Herr Meier und Frau Schmidt von nebenan im Reihenhaus oder in der guten Mietswohnung auch ein Recht haben, das Evangelium kennenzulernen. Frage ist, wie erreichen wir sie? Wie sieht Gemeinde aus, in der regelmäßig immer wieder über Jahre kontinuierlich Menschen Christen werden? Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannte aus der Muckibude, die Jungs von der Biker-Clique, die Leidensgenossen in der Krebsgruppe, die Mütter aus der Krabbelgruppe. Wie präsentieren wir das Evangelium für die Normalos, für die Menschen der Mittelschicht im Kontext unserer Zeit? Ich habe drei Punkte mitgebracht, die das so zusammenführen sollen, was mir auf dem Herzen liegt. Einmal Leidenschaft. Wie sehr ist mein Herz daran beteiligt, dass die Menschen in meiner Welt das Evangelium hören? Zweitens Relevanz. Wie korrespondiert das, was wir weitergeben, mit dem, was die Menschen in unserer Welt heute beschäftigt? Und schließlich Konsequenz. Was muss sich ändern, damit Gemeinde nicht in ihren Traditionen erstarrt? Gestattet mir ein paar einleitende Gedanken. Die Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben, ist nie voraussetzungslos. Wir sind Kinder unserer Erziehung, unserer Ausbildung und unsere Erfahrungen, und wir sind sehr, sehr verschieden. Sowohl wir ganz persönlich als auch die Gemeinden, aus denen wir kommen. Und wir müssen diese Vielfalt lernen zu akzeptieren. Längst haben wir gemerkt, dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Ich persönlich stehe für einen bestimmten Stil, jeder von euch in seiner Originalität auch. Aber wir dürfen hoffentlich erleben, wie sich in unseren Gemeinden Menschen für Jesus entscheiden, wie sie zu Jüngern werden. Noch etwas. In den vielen Foren, Seminaren, Veröffentlichungen wird dezidiert entfaltet, wie man mit welcher Bevölkerungsschicht heute angemessen kommuniziert. Das ist ein großer Gewinn und nicht zu unterschätzen. Es ist ja ein riesiger Unterschied, ob ich den Normalos in Berlin am Prenzlauer Berg Evangelium weitergebe oder den Leuten in Grevenbroich. Wer heute gesellschaftsrelevant Evangelium weitergeben will, muss sich damit beschäftigen. Allerdings habe ich, denke ich, an dieser Stelle keine Zeit, das angemessen zu entfalten, muss ich auch nicht. Meine Vermutung, alle Milieustudien ersetzen nicht die geistlichen Voraussetzungen für eine Gemeinde, die auch im Jahr 2017 wachsen will. Ich bin Pastor, kein Soziologe. Ich habe tolle Mitarbeiter, die mir zuarbeiten. Meine Verantwortung ist es, für die geistliche Qualifikation meiner Mitarbeiter zu sorgen. Was befähigt also uns, meine Leute, eure Leute, in einem letzten Sinn Gemeinde zu sein, in der immer und immer wieder Menschen zu Jesus Christus finden? Kommen wir zu einem ersten Wert, Leidenschaft. Wie sehr ist mein Herz daran beteiligt, dass die Menschen in meiner Welt das Evangelium hören? Die Bibel berichtet von so vielen Menschen, die den Unterschied ausgemacht haben in ihrer Zeit. Sie haben Gott geglaubt, ihm leidenschaftlich gedient und die Welt verändert. Der Prophet Jeremia bekennt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Paulus wusste, wie seine Berufung aussieht. Und er musste, ob er wollte oder nicht. Er schreibt: Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Und Jesus? Wir lesen in Johannes 2, Vers 17. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. John Knox, schottischer Reformator und Mitbegründer der presbyterianischen Kirche, sagte einst in heiliger Unzufriedenheit: Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Unser Herz muss beteiligt sein. Es gibt so viele seelenlose Predigten in unserem Land. So viele Betriebsamkeit ohne das, was unsere Väter Retterliebe genannt haben. Glauben wir wirklich, dass Menschen ohne Christus in Ewigkeit verloren sind? Oder haben wir längst stillschweigend eine Art evangelikalen Universalismus eingeführt? Ja, jeder Mensch braucht Jesus, aber Gott wird sich schon darum kümmern. Evangelisation ist nicht so unsere Priorität. Es wird, ihr Lieben, keine Gemeinde 3.0 geben, wenn sie sich nicht erwecken lässt. Die Kirchengeschichte ist voller Beispiele, wo Gemeinde Vollmacht verloren hat und von der Landkarte verschwunden ist. Wenn uns nicht wirklich klar ist, dass Menschen ohne Christus in Ewigkeit verloren gehen, und das ist dann für Normalos und alle anderen in gleicher Weise relevant. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ich weiß das so ein bisschen aus meiner Verantwortung für eine Freikirche in Deutschland. Von den Absolventen der diversen theologischen Ausbildungsstätten in unserem Land beantwortet so gut wie jeder die Frage auf seine Begabung mit der Antwort: Lehre. Gott hat mir die Gabe der Lehre geschenkt. Nur ein Bruchteil die Gabe der Evangelisation. Außerdem nimmt die Zahl der Theologiestudenten zurzeit dramatisch ab. Wer will sich noch in die Mühle so vieler kleiner Gemeinden begeben, wo das Geld nie reicht und eine traditionelle Klientel einem die Kraft aus der Seele saugt? Ich befürchte, das hat etwas zu tun mit einer schleichenden Erosion unseres Glaubens. Zu grundsätzlich wird in unseren Tagen alles Fromme in Frage gestellt. Zu attraktiv erscheinen die liberalen Alternativen. Ihr Lieben, wir werden verlieren, wenn wir die Leidenschaft für das Wort Gottes verlieren, für seine göttliche Inspiration und seine Geltung in jeder Zeit, auch in der unseren. Es muss das Wort sein, in dem wir zu Hause sind, von dem wir überzeugt sind, dass es kostbarer ist als Gold, scharf wie ein Schwert, köstlicher als Honig, ein Feuer, ein Hammer, der harte Herzen öffnet. Wir können nur weitergeben, was wir selbst erfahren haben. Ob Mittelschicht oder Randgruppe, ob hippe Jugendliche oder konservative Senioren. Wenn unser Herz nicht beteiligt ist, dann passiert gar nichts. Dann pflegen wir bestenfalls uns selbst. Vor ein paar Wochen wurde ich in ein Bremer Seniorenheim gerufen. Die Dame war 93 Jahre alt und wurde von einer Pflegerin betreut, die zu unserer Gemeinde gehört. Diese alte Frau war so die typische Angehörige der Mittelschicht, wohlsituiert, mit einer netten Tochter, die sich um sie kümmert, ausreichenden Finanzen, sodass sie auch mit 93 noch sehr gepflegt aussah. Julia, die junge Frau aus unserer Gemeinde, hat ihr von Jesus erzählt. Julia brennt für Jesus. Das Ergebnis war, die alte Dame wollte mich unbedingt sprechen, brachte ihr Leben vor Gott in Ordnung und ließ sich taufen. Es war meine bisher erste und einzige 93-Jährige, die ich getauft habe. Die Heimleitung war ein wenig irritiert. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht gut predigen, wenn es mich nicht packt. Ich werde mit meinem Bekenntnis zu Christus keinen Menschen hinter dem Ofen hervorlocken, wenn mein Herz unbeteiligt ist. Es wird in Deutschland mit zu wenig Herz gepredigt und gearbeitet. Wo bleiben wir, oder besser noch, wo bleiben, wenn wir Evangelium weitergeben, unsere Emotionen? Haben die 5 Jahre verkopftes Theologiestudium es geschafft, unsere Leidenschaft zu töten? Haben die unzähligen Seminare, Workshops, Artikel und Bücher irgendetwas in unserem Land nachhaltig verändert? Spüren unsere Zuhörer unsere eigene Betroffenheit? Lachen sie? Weinen sie? Lachen wir? Weinen wir? Passiert es, dass Menschen in euren Gottesdiensten weinen, weil sie berührt sind von der Art des Lobpreises, berührt sind von der ganzen Atmosphäre und nicht zuletzt die Predigt ihr Herz erreicht? Ich denke an unseren letzten Taufgottesdienst. Meine Kollegen und ich, wir sind immer sehr dankbar, dass wir im Wasser stehen, wenn wir taufen, während die Täuflinge erzählen, was Gott so in ihrem Leben getan hat. Da man eh schon nass ist, fällt es dann nicht so auf, wenn die Tränen den Blick verschleiern. Für mich und meinen Berufsstand muss ich fragen, aber auch für viele, die Verantwortung in ihren Gemeinden tragen, sind wir davon betroffen, wie kalt unser Herz auf ist, wie unbeteiligt. Wir brauchen nicht mehr Organisation, nicht immer neue Programme, nicht noch einen Kongress. Wir brauchen die eigene Betroffenheit. Das Herz muss brennen. Wie erreichen wir die Menschen? Wir erreichen sie nur, wenn Gott uns erreicht hat. Wie wollen wir predigen und erwarten, dass Gott Menschen verändert, wenn er uns nicht verändert hat? Also Leidenschaft ist der erste Wert. Der zweite, Relevanz. Wie korrespondiere ich das, was ich versuche weiterzugeben? Mit wem? Womit beschäftigen sich die Menschen in der Welt, in der ich lebe? Verstehen sie es? Wissen sie, worum es überhaupt geht? Wie vertraut sind sie mit dem, was Gott mit uns Menschen vorhat? Der altgewordene Mose redet zum Volk Israel und sagt ihnen mit Blick auf den Segen, den Gott für sie hat, 5. Mose 30, Vers 14, denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Wie nahe ist uns das Wort Gottes? Helge Standahl hat innerhalb der lutherischen Kirche Norwegens den Auftrag gehabt, neue Gemeinden zu gründen. Bei seiner ersten Neugründung in der Nähe von Stavanger hat er zunächst unter den Nachbarn eine Umfrage gestartet. Die erste Frage war: Warum besuchen Sie keinen Gottesdienst in Ihrer Stadt? Die beiden meistgenannten Antworten waren: Weil er so langweilig ist, weil ich mich da nicht zu Hause fühle. Wie lange geht das schon so? In meiner Jugend- und Studentenzeit habe ich mir die Zeit während eines Gottesdienstes oft mit mathematischen Berechnungen vertrieben. Ich wusste, wie viele Glasbausteine in unserer kleinen Kirche verbaut waren. Ich wusste, wie viele bunte Scheiben in unserer großen Kirchengemeinde die großen Fenster schmückten. Ich wusste, wie viele Dämmplatten die Decke unserer Muttergemeinde in Mülheim an der Ruhr schmückten. Hätte ich damals schon Adrian Pless gekannt, hätte ich Gummibärchen gezählt. Heute versuche ich es mit Meditation. Ich schalte ab und sage mir immer wieder, eine Stunde geht auch vorbei. Was ist eine Stunde gemessen an der Ewigkeit? Unsere jungen Leute spielen Pokémon Go in ähnlicher Situation. Langweilig. Wir arbeiten daran ununterbrochen, dass unsere Gottesdienste nicht langweilig sind. Wir verzichten auf lange Infos im Gottesdienst und vermitteln nur das Unverzichtbare, in der Regel nie länger als 5 Minuten. Die Moderation ist kurz und knackig und keine zweite Predigt. Das Thema zieht sich durch den ganzen Gottesdienst. Die Musikteams wissen, worüber der Pastor predigt und suchen die Lieder entsprechend aus. Einmal im Monat geben wir die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man Jesus nachfolgen will. Das schließt die Predigt mit einem konkreten Aufruf. Der Lobpreis ist für uns unverzichtbar, dauert aber höchstens 20 Minuten, meist 15. Der Gottesdienst dauert 75 Minuten. Wenn wir Abendmahl feiern, sind es 90 Minuten. Wir lassen uns Zeit beim Abendmahl und segnen während der Zeit die kleinen Kinder auf den Armen ihrer Mütter und Väter. Wir begrüßen keine Gäste im Gottesdienst, weil der normale kirchendistanzierte Besucher das als peinlich und nicht als Privileg versteht. Wir vermeiden Insidersprache. Wer es wagt, von Schwester Meier oder Bruder Müller zu sprechen, wird abgemahnt. Ich trage schon lange keine Krawatten mehr, weil das in der Mittelschicht, die wir vornehmlich bedienen, nur noch an hohen Feiertagen erwartet wird. Und. Ich könnte noch so viel mehr nennen, aber das ist alles gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist die Frage, wie relevant, wie unverzichtbar ist das, was wir den Menschen zu bieten haben. Ist das Evangelium noch die gute Nachricht? Da muss sie zumindest einige Menschen immer wieder begeistern, uns eingeschlossen. Aber viele, ihr Lieben, sind nicht begeistert. Viele sind einfach ausgebrannt, haben keine Lust mehr. Finden, wenn sie ehrlich sind, vieles im wöchentlichen Ablauf des Gemeindelebens einfach langweilig. Peter Kraft schreibt, die Langeweile, nicht Zweifel, ist der stärkste Feind des Glaubens. Genau wie Gleichgültigkeit, nicht Hass, der stärkste Feind der Liebe ist. Die Langeweile, nicht Zweifel, ist der stärkste Feind des Glaubens. Unser Gemeindeleben ist davon bedroht, unsere Gottesdienste und nicht zuletzt unsere Predigten. Vor kurzem hat ein bekannter geistlicher Leiter, den ich sehr schätze, mit Blick auf die Predigtnot in unserem Land gesagt: Mich wundert, dass die Leute immer noch kommen. Das Volk Gottes ist doch recht leidensresistent. Gott sei Dank. Das war nicht überheblich dahergesagt, sondern mit einer Last auf dem Herzen. Wir müssen uns schon die Arbeit machen und kritisch fragen, welche Relevanz hat unsere Gemeindearbeit für die Menschen, die wir erreichen wollen? Wie wichtig ist das, was wir sagen? Nach wie vor glaube ich, habe das ja schon angedeutet, und jetzt geht es um meinen Berufsstand, dass wir auf der Kanzel ständig Fragen beantworten, die keiner stellt. Mal ein zugegeben etwas überzogenes Beispiel. Jesus sagt, geht hin. Und wir fragen, was bedeutet geht in Hebräisch und was im Griechischen. Wir müssen den soziologischen, den empirischen Befund des Verbs geht genau erforschen Und schließlich müssen wir historisch kritisch prüfen, ob Jesus das überhaupt gesagt hat. Was aber sagt Jesus? Geht. Nun geht doch endlich. Wir abstrahieren die Probleme. Wir reden um den heißen Brei herum. Wir scheuen die Konsequenzen. Wir reden nicht konkret genug. Die junge Mutti kann jahrelang den Mutter-Kind-Kreis besuchen, ihr Mann zigmal am Volleyballturnier der Gemeinde teilgenommen haben und niemand hat sie in all den Jahren je gefragt, ob sie Christen werden wollen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Solange ich Pastor bin, so sehr hoffe ich, dass Gott nochmal Erweckung in unserem Land schenkt. Dass das bei uns passiert, was im Moment in England passiert, in der Stadt Reading. Innerhalb kürzester Zeit haben 2000 Menschen dort zu Christus gefunden. Wie sehr wünsche ich mir das, aber mir scheint, wir sind noch weit davon entfernt. So bleibt nur eins. Ich will mein Bestes geben, immer wieder. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, einmal im Monat predigen wir in unserer Gemeinde evangelistisch. Wir laden zum Glauben ein und machen es konkret, im Jugendbereich ebenso wie im Sonntagsmorgen-Gottesdienst. Vor 2 Wochen hatten wir ein besonderes Wochenende. 25 Menschen haben sich an diesem Wochenende für Jesus entschieden. Und wisst ihr, mir fehlen die Worte, um Gott dafür angemessen zu danken. Und noch etwas ist interessant. So ein interessanter Nebeneffekt unserer evangelistischen Gottesdienste. Menschen aus den Gemeinden im Umland besuchen uns hin und wieder mit einem Familienmitglied, einem Freund, einem Bekannten in der Hoffnung, dass sie sich bei uns bekehren. Und hin und wieder geschieht das tatsächlich. Und ich frage mich, was ist los in unserem Land? Was ist los in unseren Gemeinden? Das Unglück, so glaube ich, je länger, je mehr liegt im Teil, zum Teil in unserer theologischen Ausbildung, vielleicht der verkopften Frömmigkeit vor Ort. Das Ideal einer guten evangelikalen Predigt ist die gewissenhafte, exegetisch fundierte Textpredigt. Eine gute Predigt, so wird es unserem Vikar beigebracht, bezieht ihre Beispiele aus der Schrift selbst und hütet sich davor, Geschichten zu erzählen. Das Ideal der klassischen Textpredigt deutscher Hochschulherrlichkeit geht dabei so leicht an den Menschen unserer Zeit vorbei. Und ich behaupte auch mal, es ist nicht biblisch. Jesus hat offensichtlich so nicht gepredigt. Er hat ständig Bilder, Geschichten und Vergleiche gebraucht und sich auf theologische Kernstücke beschränkt. Man muss sich immer ein bisschen absichern, damit mich keiner missversteht. Ich liebe die Textpredigt. In meinen Predigtreihen predige ich immer wieder über fortlaufende Bibeltexte. Die Bergpredigt, die Gleichnisse Jesu, Prediger, Nehemia, Hiob, fast alle Briefe des Neuen Testaments habe ich inzwischen durchgepredigt. Ich hatte ja auch 36 Jahre Zeit dazu. Dabei ist mir aber eins immer wichtiger geworden, und das gilt nicht nur für eine Predigt, das gilt für die gesamte einladende Gemeindearbeit. Nach einer sauberen Exegese muss die noch viel wichtigere Frage beantwortet werden: Was will Gott den Menschen, die mir am Sonntag eine halbe Stunde lang zuhören, sagen? Wie bringe ich sie überhaupt dazu, mir zuzuhören? Wie platziere ich die biblischen Wahrheiten in ihrem Leben? Es kann doch nicht sein, dass das, was Gott ihnen sagen will, so schwierig und so langweilig ist, dass sie in der Zeit Gummibärchen zählen. Wie oft spielen unsere Veranstaltungen, einschließlich der Predigt und der Lobpreiszeiten, nur die eigenen Bedürfnisse, die eigene Befindlichkeit, ohne und Liebe und Rücksichtnahme auf die zu nehmen, die Jesus noch nicht kennen. Es gibt so bestimmte Erlebnisse, die ein Jahr für ein Leben predigen. 2 Erlebnisse in meiner Vikarszeit werde ich nie vergessen. Das eine war, ich hatte meine erste Bibelstunde zu halten. Nach der Bibelstunde kommt ein Ältester der Gemeinde zu mir und sagt: Wenn du weiter so predigst, kommt bald überhaupt keiner mehr. Danach wollte ich die Gemeinde verlassen. Ich bin immer noch da, hat nicht geklappt. Das andere Erlebnis war eine erste Ermutigung. Nach einem der ersten Gottesdienste kam eine Frau auf mich zu und fragte mich, woher ich das alles über sie gewusst hätte. Ich hab's nicht gewusst. Ich hatte mich in der Vorbereitung nur darum bemüht, über das zu sprechen, was die Leute beschäftigt. Und der Heilige Geist hat mich wohl auf die richtige Spur gebracht. Also Leidenschaft und Relevanz. Und noch ein dritter Punkt. Konsequenz. Was muss sich ändern, damit Gemeinde nicht in ihrer Tradition erstarrt? Wisst ihr, Tradition ist etwas Gutes. Ohne die Väter und Mütter des Glaubens säßen wir nicht hier. Aber Traditionalismus ist eine Plage. Wir leben als Gemeinden in der geistlichen Tradition unserer Väter und Mütter. Paulus schreibt an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, Vers 15, so steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief. Traditionen sind nötig und wertvoll. Aber wenn sie ohne geistliche Notwendigkeit sich verselbstständigen, dann wird daraus geisttötender Traditionalismus. Dann zählen die Formen mehr als das Leben, die Sache mehr als der Mensch, die menschlichen Gewohnheiten mehr als der lebendige Gott. Ein Professor, den ich sehr geschätzt habe während meines Theologiestudiums, hat uns mal mit allem Ernst gesagt, und ich werde das nie vergessen, meine Damen und Herren, binden Sie Menschen nur da in ihrem Gewissen, wo die Heilige Schrift sie bindet. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Tradition und Traditionalismus. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Tradition ist der lebendige Glaube derer, die jetzt tot sind. Traditionalismus ist der tote Glaube derer, die noch leben. Traditionalismus ist die gesetzliche Fessel für die Freiheit und Frische des Geistes. So ist man damit beschäftigt, starre menschliche Regeln zu befolgen, statt flexibel und offen für kreative Gedanken und Erneuerung zu sein. Ich wurde eingeladen und habe in einer Gemeinde gepredigt, deren Durchschnittsalter mir ein wenig hoch erschien. Graue Häupter all überall. Nach dem Gottesdienst hatte ich noch ein Gespräch mit der Gemeindeleitung, sie hatten mich darum gebeten. Vorsichtig habe ich angedeutet, was ich ändern würde, wenn ich in dieser Gemeinde Verantwortung hätte. Daraufhin meinte ein Mitarbeiter, sinngemäß bezeichnenderweise der Jüngste im Kreis der Leitung, warum sollen wir unsere Formen ändern? Wenn jemand neu dazukommt, dann muss er unsere Formen akzeptieren. Wohlgemerkt, es ging nicht um die Wahrheit des Evangeliums, es ging eindeutig um überholte Formen gemeindlichen Lebens. Ich habe dann gefragt, wann in dieser Gemeinde das letzte Mal jemand Christ geworden ist. Das konnte man mir nicht sagen. Betretenes Schweigen. Ich bin ein ganz guter Prediger. Gott hat mir, denke ich, so die Gabe geschenkt, Dinge einfach und verständlich auszudrücken. Hoffe ich zumindest, besonders an diesem Abend. Das ist Gnade und weiter nichts. Und dafür kann ich nur danken. Aber ich bin mir meiner Verantwortung sehr bewusst. Ich kann mich auf dieser Gabe nicht ausruhen. Ich habe es nicht im Griff und hatte es noch nie im Griff. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich bin vor solchen Diensten. Ob zu Hause in meiner Gemeinde oder heute Abend hier. Neben aller Inspiration brauche ich die Transpiration. Nicht nur heute, wo es so warm ist. Ich lese sehr viel. Ich bin immer auf der Suche nach gutem Material. Ich versuche, die Entwicklung unserer Zeit mitzubekommen und so zu predigen, dass nicht nur meine Damen im Seniorenkreis mich gerne hören. Ich war 5 Jahre lang der geistliche Leiter des Mühlheimer Verbandes. Da bekommt man eine Menge mit. Ich bin erschrocken gewesen, wie oberflächlich immer noch an manchen Orten Predigt- und Gottesdienstvorbereitung läuft. Wisst ihr, zu keinem anderen Termin erreichen wir mehr Menschen als am Sonntagmorgen. Vergesst alle besonderen Veranstaltungen, alle Konzerte, alle Kurse oder sonst was. Der Sonntagmorgen ist unser größtes Fund. Wenn es hier nicht läuft, stoßen all unsere Bemühungen ins Leere. Also bitte, lasst uns hier investieren. Immer wieder neu darüber nachdenken. Wie gestalten wir es so, dass es Relevanz hat, dass es ankommt bei den Menschen in Konsequenz. Paulus stellt fest, Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Als älterer Kollege würde ich das gerne den Jüngeren mitgeben, aber auch allen, die irgendwo irgendwie in ihrer Gemeinde verantwortlich mitarbeiten, die mit dafür verantwortlich sind, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wenn der Sonntagmorgen unser größter Schatz ist, dann muss unsere Hauptenergie in die Predigt fließen, nicht in tausend andere Aufgaben, die uns beschäftigen. Es kann nicht angehen, dass wir erst am Samstagabend so langsam damit anfangen, die Predigt vorzubereiten und uns dann wundern, dass wir keine passenden Beispiele mehr finden. Seit vielen, vielen Jahren beginne ich, nachdem ich schon lange vorher in der Halbjahresplanung so einen ungefähren Predigtplan aufgestellt habe, 10 Tage vor dem nächsten Predigttermin mit Themenfindung und Vorbereitung. Spätestens am Freitag vor dem Sonntag ist die Predigt fertig. Ich predige viel in Reihen, weil es mir und dem Zuhörer hilft. Ich habe immer umfangreiches Material für die nächste Predigtreihe, die mir hilft, nicht nur meine Lieblingsgedanken ständig zu präsentieren. Das hat mir übrigens auch geholfen, dass ich nach 36 Jahren immer noch in der Gemeinde bin. Solange ich Pastor bin, solange versuche ich, Anschluss zu behalten. Schon als Vikar in meiner damals noch sehr exklusiven und kleinen Gemeinde hat es mich gestört, dass ständig Themen behandelt wurden, die nur die Frommen interessieren. Wir waren in keiner Hinsicht mit dem, was wir gemacht haben, bei den Menschen. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Heute sind wir viel wacher und sensibler und versuchen, die Zeit zu verstehen, in der wir Gemeinde sein wollen. Das Jahresthema zum Beispiel für 2016 hat ein Kreis von Mitarbeitern aus allen Generationen vorbereitet. Ein Logo zum Thema erstrahlt auf T-Shirts und Kugelschreibern. In der Kirche steht eine Litfaßsäule, auf der inzwischen 800 Namen stehen. Menschen, für die wir beten und von denen wir hoffen, dass sie Jesus kennenlernen. Wisst ihr, wir leben in einem Zeitalter der Beliebigkeit. Du kannst alles glauben, wenn du es nur nicht offen vertrittst, tust du es exklusiv, bist du ein Fundamentalist. Über eins müssen wir uns klar sein, und vielleicht liegt hier das Potenzial künftiger Christenverfolgung. Eine postmoderne Gesellschaft toleriert keine Glaubensüberzeugung, die sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott, und das ist Jesus Christus. Die Postmoderne erhebt den Individualisten, oder besser den Individualismus zum Götzen. Jeder kann alles machen, solange er nicht die gesellschaftlichen Grenzen stört. Diese Grenzen lassen sich nicht mehr auf christliche Werte zurückführen, sondern ergeben sich aus dem, was gerade politisch korrekt ist. Und wisst ihr, während wir mühsam die Herausforderung einer postmodernen Zeit zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren, spricht die Philosophie schon von der Postmodernen. Es ist doch schon alles wieder Schnee von gestern. Gerade haben wir noch Zellgemeinden und Jugendkirchen mühsam akzeptiert, das Kreuz nicht mehr in neuen Kirchen aufgehängt, die Sprache auf sachlich allgemein verständlich umgestellt, da überholen uns die jungen Leute von rechts und links. Retro ist angesagt. Wir verbannen das Kreuz aus den modernen Kirchen und projizieren es virtuell auf die Leinwand, während unsere Jugendgruppe wieder das altraue Kreuz auf die Bühne stellt. Wisst ihr, ich habe für dieses Dilemma kein Patentrezept. Mir scheint, wir machen es zu sehr im Sinne des Zeitgeistes. Wenn wir es zu sehr im Sinne des Zeitgeistes machen, erreichen wir kurzfristig eine bestimmte Zielgruppe, die uns dann aber wieder davonläuft. Bleibt alles beim Alten, dann bleiben wir bei den Alten und sind sterbende Kirche. Es muss einen feinen Mittelweg geben. Hinhören, was angesagt ist, ohne die eigene Identität zu verlieren. Wir haben in unserer Gemeinde immer wieder sehr darauf geachtet, dass wir neue Dinge vorsichtig eingeführt haben. Aber wir haben sie eingeführt. Das hat nicht immer allen gepasst. Vielen ging das zu langsam, aber es hat die Gemeinde vor Zerwürfnissen bewahrt. Auf diese Weise haben wir mehr und radikaler Dinge verändert, als viele es wahrgenommen haben. Wir haben dabei allerdings einen Wert, der uns sehr, sehr wichtig ist: Exzellenz. Wir wollen es gut machen, so gut wie wir können, ohne dass wir unsere Mitarbeiter zu sehr bedrängen, sodass sie die Freude daran verlieren. Das ist nicht einfach, aber wir arbeiten dran. Heute haben wir eine Gemeinde aller Generationen mit auffällig vielen jungen Gottesdienstbesuchern. Wir haben auch einen eigenen Jugendgottesdienst und sind zurzeit überrascht, wie viele junge Leute da kommen. Ich denke, es ist das Gesamtpaket und eben das, was wir nicht beschließen können, die Gegenwart unseres großen Gottes. Trotzdem bleibt es in unserer Verantwortung, immer wieder darüber nachzudenken, wie wir was besser machen können. Ich war vor einiger Zeit für 2 Wochen im Orange County in der Saddleback Church. 22.000 Gottesdienstbesucher in 15 verschiedenen Gottesdiensten am Wochenende. Es gibt traditionelle Gottesdienste, Worship-Gottesdienste, Gottesdienste mit hawaiianischer Musik, Country-Gottesdienste, Jugendgottesdienste. Fürchterlich. Einem traditionell geprägten Norddeutschen klappen die Fußnägel hoch. Der Pastor predigt im Hawaii-Hemd. Die Musik ist laut. So laut wie in keinem deutschen Gottesdienst. Wer sich je über Lautstärke beschwert hat, fahre nach Saddleback und erlebe einen Gottesdienst. Der kommt hier hin und sagt, was ist das so leise bei euch? Etwas haben sie uns voraus. Sie erreichen Menschen, die wir nicht erreichen. In den ersten 4 Monaten jenes Jahres, wo ich da war, haben sich 1.000 Menschen taufen lassen. Die Predigten sind sehr bibelorientiert und erstaunlich direkt. Es wird viel gelacht, aber auch geweint. Es wird ständig auch die Botschaft glaubwürdig rüberzubringen. Es wird gästeorientiert gearbeitet. Und sie sind ungeheuer flexibel. 14 Mal umgezogen in den letzten 30 Jahren und bauen gerade mal wieder. Ein Beispiel nur, und dann ist auch gleich Schluss. So vor einiger Zeit passiert. In einer Mitarbeiterbesprechung am Anfang der Woche stellt Rick Warren, das ist der Hauptpastor dort, fest, dass die Gottesdienstzeiten so nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Die Verantwortlichen beschließen, das zu ändern. Am nächsten Tag erhalten alle Kirchenmitglieder und Freunde via E-Mail von den neuen Gottesdienstzeiten am Sonntag. Meine Frage: Hast du mal in einer normalen deutschen Freikirche versucht, die Gottesdienstzeit zu verändern? Ich denke, die Halbwertszeit solcher Vorhaben beträgt in Deutschland ungefähr 5 Jahre. Ein Trost, eine Herausforderung bleibt: Liebe hat Fantasie. Wenn uns die Liebe zu Gott und zu den Menschen treibt, wenn wir die Verlorenen lieben und wollen, dass sie in den Himmel kommen, dann hat das immer positive Auswirkungen auf unsere Gemeinden. Und ich habe den Eindruck, hier tut sich was im Lande. Hier tut sich auch was in euren Gemeinden. Und das lässt mich hoffen.